Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Vor 20 Jahren gegründet worden und haben uns zum Thema gemacht, auf Korruption aufmerksam zu machen, das in den letzten Jahren überhaupt zu einem öffentlichen Thema zu machen, was es vor 20 Jahren nicht gab. Und eben halt verschiedene Mechanismen zu entwickeln und diese eben halt zu bewerben durch solche Veranstaltungen wie diese, aber eben halt auch von der Politik einzufordern, wo eben halt Regeln aufgestellt werden müssen, um Korruption zu vermeiden. Und ich denke, im Laufe der Diskussion kommen wir noch zum Thema Lobbyismus. Ja, vielen Dank, Frau Stein. Dann haben wir noch den Herrn Schwenger hier. Herr Schwenger, stellen Sie sich mal ganz kurz vor und dann fände ich es schön, wenn Sie Ihren Fall, den Sie als Steuerfahnder erlebt haben, unserem Publikum darstellen würden. Ich darf mich erst mal vorstellen. Mein Name ist Schmenge. Ich war Steuerfahnder hier in Frankfurt, wurde zwangspensioniert über ein nervenfachärztliches Gutachten. Wir hatten hier ja heute die Thematik Korruption. Ich möchte versuchen, Ihnen zwei Sachverhalte darzustellen. Einmal die Steuerfahnder-Affäre in Frankfurt und den Fall Mollert, weil diese beiden Verfahren ganz eng zusammenhängen und man muss verstehen, was in beiden Verfahren der Ursprung war. Der Ursprung sind die Banken, die in unserem Land eine Macht ausüben, die der Normalbürger sich so nicht vorstellen kann. Im Fall Mollert wusste die Hypovereinsbank schon seit Jahren, dass dieser Mann Insiderwissen besaß, sich mit diesem Insiderwissen an die Politik wandte, an die Bank, an die Staatsanwaltschaft, an die Steuerfahndung und all diese Institutionen, bei denen auch Korruptionsoptionen bestehen, haben kläglich versagt. Es ist beschämend, dass so ein Fall in unserem Land überhaupt stattfinden kann, dass ein Mensch 7,5 Jahre in der Forensik letztendlich verschwindet. Es ist ein weiterer Skandal, dass eine Bank in Deutschland weiß, dass jemand in der Forensik weggesperrt wird und diese Bank einen Sonderrevisionsbericht abheftet. Das ist eine der perfidesten Beseitigungsoptionen, die man sich vorstellen kann. Ich möchte jetzt mal auf die Vergangenheit eingehen. Was ist denn damals passiert? Mit Einführung der Zinsabschlagsteuer haben die Banken in Deutschland in großem Stil Beihilfe zur Steuerhinterziehung geleistet. Und zwar alle großen Banken. Die Commerzbank genauso wie die Deutsche Bank, die Dresdner Bank und auch die Hypovereinsbank. Aber die Hypovereinsbank wurde nicht durchsucht, sondern man hat den Informanten, den Anzeigerstatter Gustl Mollert, schlichtweg auf eine sehr abenteuerliche Art und Weise aus dem Verkehr gezogen. Man hat ihn mit einem Verfahren konfrontiert, dann in der Forensik letztendlich 7,5 Jahre weggesperrt. Mein letzter Besuch bei Herrn Mollert war auch sehr interessant, nur dass Sie mal eine Vorstellung haben, das ist auch keine Haftsituation. Ich habe Herrn Mollert aufgesucht, Punkt 18 Uhr kam der Schließer. Ich habe darum gebeten, ob ich den angefangenen Satz beenden darf. Diese Bitte wurde abgelehnt. Wir haben in unserem Staat mit der Forensik eine Situation, wo wir eigentlich alle gar nicht wissen, was passiert in der Forensik. Wir sind uns anscheinend auch gar nicht darüber im Klaren, wie viele Menschen verschwinden in der Forensik. Ich möchte jetzt mal auf den Steuerfahnder-Skandal zurückkommen. Gustl Mollert hatte Insiderwissen, hatte diese Vorgänge angezeigt, wurde psychiatrisiert, in der Forensik weggesperrt. In Frankfurt lief das ganz anders ab. Da hatten wir Steuerfahnder. Diese Steuerfahnder haben remonstriert, als in der Dienststelle rückblickend betrachtet unsinnige Dienstanweisungen getroffen wurden, die den Staat Millionen von Geldern gekostet haben. Wenn Sie allein die Zahlen heute verfolgen, wenn der hessische Finanzminister freudestrahlend die Selbstanzeigen von der Anzahl her benennt, das sind alles Fälle, die hätten wir schon vor Jahren abarbeiten können. Das sind Fälle in die strafrechtliche Verjährung geführt worden. Man hätte viel mehr Geld damals holen können und hätte diese Straftäter auch noch strafrechtlich sanktioniert. Stattdessen ging man dazu über, dass man die Arbeitsweise gravierend verändert hat. Und dann kommen wir wieder zu dem Einstieg, wo fängt denn eigentlich Korruption an? Wenn ein Beamter eine Beförderung angeboten bekommt und dann gewisse Akten nicht mehr nach Recht und Gesetz bearbeitet. Mir hatte man damals ganz konkret eine Beförderung angeboten. Man hat mir aufgezeigt, Sie werden Führungskraft. Wir haben mit Ihnen ganz große Dinge vor. Aber müssen Sie denn immer diese Dinge so benennen, wie Sie es tun? Und dann auch noch Briefe schreiben an den Ministerpräsidenten. Und da komme ich zu dem nächsten Steckenpferd, die Politik, die ja von den Banken auch profitiert, durch die Parteispenden. Also auf meine Briefe an Roland Koch hat Roland Koch nicht geantwortet. Auch der damalige Finanzminister Karl-Heinz Weimar hat auf meine Briefe nicht geantwortet. Der Personalrat hat den damaligen Finanzminister angeschrieben, hat ihn auf die Missstände hingewiesen in der Dienststelle. Der Minister hat nicht geantwortet. Mein Anwalt hat, nachdem Roland Koch und Karl-Heinz Weimar nicht mehr im Amte waren, die Nachfolger angeschrieben, ob man denn nicht mal ein Gespräch führt, um diese unerträgliche Situation zum Wohle des Steuerzahlers zu einem sinnvollen Ergebnis zu führen. Die Briefe liegen knapp 3 Jahre zurück. Also auch Volker Bouffier hat nicht geantwortet. Auch Dr. Schäfer hat nicht geantwortet. Da müssen Sie natürlich wissen, was hatte denn der Dr. Schäfer für eine Funktion zur Zeit, als Schmenger noch Steuerfahnder war. Als der Schmenger noch die Commerzbank damals durchsuchte, da war der heutige Finanzminister Justiziar bei der Commerzbank. Das sind Dinge, die muss man verstehen und dann versteht man auch, wie hier gewisse Dinge so passieren, wie sie nun passiert sind. In Hessen sind 15 Steuerfahnder ausgetauscht worden, die ermittelt haben im CDU-Parteispendenskandal, die ermittelt haben bei den Stiftungen in Liechtenstein, die ermittelt haben gegen Banken und die Bevölkerung hat letztendlich geschwiegen. Ich bin froh, dass im Fall Mollert die Bevölkerung nicht geschwiegen hat, sondern dass wir hier einen einmaligen Vorgang in unserer Republik aufzeigen konnten, wo ich auch froh und stolz bin, dass ich doch erkennen konnte, dass unser Rechtssystem im Kern noch funktioniert. Auch wenn die Akten in Bayern für den Leser, für den objektiven Betrachter eine sehr, sehr schwere Kost darstellt. Wenn man erkennt, dass ein Richter in einem deutschen Gericht einem Beklagten nicht das Wort erteilt, den Beklagten niederschreit, das sind Vorgänge, die kenne ich eigentlich nur aus der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Die haben in unserem Land nichts verloren. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Solche Staatsdiener haben im Staatsdienst nichts verloren. Und wir müssen uns die Frage stellen, was erwarten wir von den Staatsdienern? Erwarten wir von unseren Beamten, dass sie ausschließlich mit ihrer eigenen Karriere beschäftigt sind. Wann werde ich befördert und wann nehme ich hier all diese Privilegien angenehm mit? Ich habe mich als Staatsdiener immer an Recht und Gesetz gehalten. Und unsinnige Dienstanweisungen meiner Vorgesetzten, die habe ich schlichtweg ignoriert. Weil ich habe mir die Frage gestellt, was erwartet denn der Steuerzahler? Dass ich für mich jetzt eine Beförderung billig einkaufen kann, indem ich gewisse Akten nicht bearbeite. Dafür hat auch der Staat mich nicht eingestellt. Und da kommen wir an die menschliche Schwäche, an den Einstieg der Korruption. Wo fängt Korruption an? Das geht schon los, dass Staatsdiener versetzungsbereit sind. Das hängt dann damit zusammen, sind es Landesbeamte, dann kann man die im ganzen Bundesland versetzen. Sind es Bundesbeamte, kann man die in ganz Deutschland versetzen. Und schon werden diese wankelmütigen, desillusionierten Beamten ganz weich. Weil die haben schulpflichtige Kinder, die haben das Haus gerade bezogen, die sind vielleicht in einer Konfliktsituation in ihrer Ehe, haben pflegebedürftige Eltern. Und wenn dann der Dienstherr kommt und mit einer Versetzung droht, dann funktionieren die. Und wir brauchen dringendst im Staatsdienst die Demokratisierung. Und wir dürfen das nicht so weiterführen, wie das bisher geführt wurde, dass wir hier eine Hierarchie vorfinden, die der Neuzeit gar nicht mehr entspricht. Wir haben die Situation, wenn ein Staatsdiener in seiner Verwaltung Straftatbestände feststellt, die seine Dienstvorgesetzten begangen haben, der kann nach dem Beamtenrecht gar nicht zur Staatsanwaltschaft gehen. Der muss nach dem Beamtenrecht diesen Dienstvorgesetzten, also diesen potenziellen Straftäter, um Erlaubnis bitten, dass er diese Straftat bei der Staatsanwaltschaft anzeigen darf. Ich habe das selbst hier in Hessen erlebt. Man hat mir mitgeteilt, wenn ich diese Straftatbestände anzeige, dass ich da ein schwerwiegendes Dienstvergehen begehe und man mich aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Und zudem hätte man das geprüft. Meine Dienstvorgesetzten hätten keine Straftatbestände begangen. Man muss natürlich wissen, wer diese Anzeigen von mir geprüft hat. Die ich eigentlich anzeigen wollte. Das zeigt doch, dass hier vieles im Argen liegt. Wir brauchen auch keine neuen Gesetze. Wir haben genug Gesetze. Wir müssen dem Bürger unmissverständlich klar machen, dass unsere Verwaltungen personell gar nicht in der Lage sind, diese teilweise nicht justiziablen Verfahren nach Recht und Gesetz abzuarbeiten. Nehmen wir einfach mal die Bankenverfahren hier in Frankfurt. Wenn Sie so eine Bank durchsuchen, haben Sie die Steuerfahndung über Jahre lahmgelegt. Ist es nicht so, dass die Steuerfahndung hier die Banken alle so im Vorbeigehen durchsuchen konnte, abarbeiten konnte? Sondern der Staat war doch auf diese Extremsituation gar nicht vorbereitet. Und wir haben meines Erachtens auch versäumt, damals klarzumachen und den Druck auszuüben auf die Banken, dass die Banken nicht nur Rechte haben in unserem Land, sondern auch Pflichten. Und dann möchte ich wieder auf den Fall Mollatz zurückkommen. Die Hypovereinsbank hat nicht nur in dem Fall Mollatz versagt. Mir liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass die Hypovereinsbank momentan aktiv über ihre Anwälte versucht, einen Bankkunden zu psychiatrisieren. Und ich fordere auch heute hier die Bank nochmals auf, dass sie hier ihre Anwälte zurückpfeift und wieder zur Sachlichkeit zurückkehrt. Wir werden alle Unterlagen publizieren. Wir können das nicht zulassen, dass in unserem Land unbescholtene Bürger über eine Psychiatrisierung, wie wir diese Woche bei Beckmann erfahren konnten, sogar nach Aktenlage können ja diese Gutachten erstellt werden, Menschen auf eine Odyssee gelangen, wo sie erst mal 10 Jahre wieder um ihre Reputation kämpfen müssen. Das kann meines Erachtens nicht sein. In Hessen möchte ich zum Schluss noch anführen, hatten wir 2 Untersuchungsausschüsse. Die Politik ist entlarvt, weil Sie müssen wissen, vor circa 2 Jahren wurde ich vor dem Hessischen Untersuchungsausschuss als Zeuge gehört und da wurde ich über 12 Stunden vernommen von einem Steuerhinterzieher. Der Untersuchungsausschussvorsitzende Leif Blom ist zwischenzeitlich verurteilt wegen Steuerhinterziehung. Und ich finde es beschämend, dass die CDU-FDP-Regierungskoalition in Hessen bis zum heutigen Tage den Leif Blom nicht aufgefordert hat, sein Landtagsmandat niederzulegen. Der Steuerzahler bezahlt einen Steuerhinterzieher und alle von der Regierung klatschen noch Beifall. Das ist eine Moral, die ist einfach nur abscheulich. Ich würde jetzt gerne weitergeben wollen und stehe dann im Anschluss selbstverständlich auch noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Schwenger, dass Sie uns Ihren Fall und vor allen Dingen auch nochmal in Bezug nehmend auf den Fall vom Herrn Mollert nochmal hier dargestellt haben. Das ist wirklich erschreckend, was da passiert ist. Erschreckend. Ich habe jetzt mal einfach eine Frage an die Frau Stein von Transparency International. Wie bewerten Sie diese Situation? Was schlagen Sie vor, um diese Situation zu verbessern? Kurz, verzeihen Sie. Macht nichts. Ich denke, das sind beides Fälle, die sehr viel Anteilnahme von uns allen bei uns hervorrufen. Und wir haben ja auch damals unterstützt mit dem Whistleblower-Preis. Sie und nächste Woche kommt ja noch eine Preisverleihung mit dem Herrn Snowden. Für uns zeigt das Ganze eigentlich das Thema Whistleblowing. Und die Erfordernisse, dass es hier eine gesetzliche Regelung braucht, um eben halt Betroffenen sowohl im Staatsdienst, aber auch in der Privatwirtschaft eine Möglichkeit zu geben, ihre Missstände, die sie sehen, zu artikulieren, ohne dass sie selber strafrechtlich sonstigen Repressalien ausgesetzt sind. Und insbesondere auch, also wenn sie Arbeitnehmer sind, werden sie nicht in den Dienst also in vorzeitigen Ruhestand versetzt, da droht ihnen die Kündigung und da muss es eben halt einen größeren gesetzlichen Schutz für die Betroffenen geben in Deutschland, das fordern wir schon seit langem. Und ansonsten sind das leider Beispiele, wo man Betroffenen immer wieder sagen muss, man muss sehr gut überlegen, wie man sein Betroffensein in unserem Staate, eigentlich in unserem Rechtsstaat äußern darf, ohne dass man selber unangenehme Folgen für sich hat. Und das ist eigentlich das Traurige dabei. Und da kann ich nur allen sagen, ich habe sehr viel Achtung für jeden, der sehr viel Mut hat. Und die in so einer Situation ist, kann man eigentlich nur auffordern, sich sehr gut beraten zu lassen. Ja, vielen Dank, Frau Stein, für Ihre Ausführungen. Wir haben jetzt gehört, ich habe hier eine Frage? Ja gut, gerne. Also wir hatten gerade Publikumsfragen, würde ich jetzt gerne nochmal 2 reinpacken. Dann fangen wir jetzt mal an. Ja, also ich bin auch so ein Whistleblower-Opfer und zwar FIFA, Deutscher Fußballbund. Ich habe mich auch an Transparency International gewendet. Leider habe ich da nicht so gute Erfahrungen gemacht, weil ich da gesehen habe, Transparency ist noch nicht so weit, dass sie auch einen Whistleblower-Schutz installieren würde. Würde da eventuell ist zwar nett, dass sie jetzt oder Fortschritte da sind, da Awards auszugeben für diejenigen, die also dementsprechend sich an sie wenden. Ich muss sagen, in meinem Falle habe ich da überhaupt es gab keinen Spezialisten im Sportbereich, wo ja große Korruption tätig ist. Auch nachweisbar, Herr Blatter hat Bundesverdienstkreuz durch Angela Merkel bekommen, nicht abgezogen bekommen, obwohl er nachweislich in der Schweiz der Korruption überführt worden ist quasi. Und da muss man natürlich sagen, ist denn zum Beispiel Transparency International auch bereit mit der Piratenpartei, wenn wir so ein Gremium einführen würden, Whistleblower-Gremium, Whistleblower-Schutz, da auch eventuell mit zusammenzuarbeiten, um eben halt diese Leute, die ja, Sie hatten ja das hier gerade gesagt, juristische Probleme vielleicht auch bekommen würden, die da dementsprechend, ich sag mal, in Schutz zu nehmen. Und ich finde, Zusatzfrage, ganz kurz, ich finde, Transparenz sollte dann auch die Kommunikation, genau wie die Piratenpartei oder wie auch immer, auch die Kommunikation nach außen zu den Medien nehmen, wenn wir eben solche Erkenntnisse haben und jetzt nicht wie Herr Schwenger, der das jetzt selber darstellt oder wie ich jetzt und so weiter, dass die dann auch noch selber, ich sag mal, sich verteidigen müssen. Ich finde, da sollten auch andere auch mal sich nach vorne lehnen und da sehe ich doch, wo die dann sagen, ja mach es doch selbst und so weiter, du bist eben halt Opfer geworden und sehe selber zu, wie du zurechtkommst. Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie mir die Frage stellen, auch wie Sie sie stellen. Das ist auch durchaus berechtigt. Die Frage ist eben halt jetzt, für Sie waren wir die Enttäuschung im Ansprechpartner. Woher liegt die Gründe? Vom Verständnis des Vereins und von dem, wie wir uns verstehen und unsere Arbeitsschwerpunkte gesetzt haben, war eben halt die Agenda, Korruption vor 20 Jahren als Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann vom Arbeitsverständnis her haben wir uns als Organisation der Ehrenamtlichen, also wir haben keine 1000 Mitglieder, so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen Systeme der Korruption erkennen und offenlegen, diese Systeme bekannt machen. Nehmen Sie jetzt, wir haben aktuell eine Studie mit herausgegeben zu den Missständen bei der Pflege und was da korruptiv ist. Aus unserem Arbeitsverständnis vielleicht die Definition, wir verstehen Korruption sehr weit als Missbrauch der anvertrauten Macht zum eigenen Vorteil. Das heißt, wir haben eine sehr breite Arbeitsansatz. In unserem ehrenamtlichen Arbeiten, je nachdem, wie bereit auch Leute sind, sich da aktiv einzubringen, ist es unser Ansatz zu sagen, wir wollen Systeme erkennen, wir wollen systematische Antworten entwickeln, aber wir fühlen uns sehr überfordert, auch personell, finanziell, wenn wir eben halt einzelne Vorgänge, wie schrecklich sie für den Einzelnen sind, auch wie dramatisch sie sind, wie man es bei Siemens auch sieht oder sonstige Beispiele hat, wirklich aufzuarbeiten und zu begleiten. Das heißt, unser Punkt im Whistleblowing-Schutz ist, wir fordern sehr detailliert Maßnahmen, die man machen kann, um eben halt da ein rechtsstaatliches System den Whistleblowern zur Verfügung zu stellen. Und unser zweiter Arbeitsschritt ist denn, nachdem wir eben halt Systeme erkannt haben, unsere Forderung formuliert haben, als klassischer Lobbyist kann ich jetzt nur sagen, Akteure zu suchen, die mit uns zusammenarbeiten und als überparteiliche Organisation arbeiten wir so insofern gerne mit Piraten zusammen, nehmen Einladungen wie diese ein, arbeiten aber eben halt auch mit oder versuchen unsere Ideen bei anderen politischen Akteuren eben halt zu vermitteln und dort eben halt Gehör zu verschaffen. Also unser Ansatz ist insofern eben halt lösende Ansätze zu entwickeln, zu implementieren, die ein weniger an Korruption, ein weniger Missbrauch an anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil mit sich bringen. Da kann ich Sie nur um Verständnis bitten, dass wir da eben halt einfach von unserem Auftrag nicht der richtige Adressat ist. Okay, dann einen Moment. Ich habe hier noch eine weitere Publikumsfrage. Dafür müssen wir das Mikrofon wegen dem Stream, ansonsten kriegen die Leute das nicht mit. Mal hier rüber. Frage, dieser Herr da ohne Schule, wenn er arbeitslos ist, kann der Schulden der Bank kann er nicht mehr bezahlen. Weil ohne, wenn er keine Ausbildung, keine Schulbildung hat, kann er diese Schulden nicht mehr weiterzahlen. Wenn man nicht weiterzahlt, bekommt man Psychiatrie oder was, was Sie eben gesagt haben. Ohne Schule Arbeit ist nicht möglich, weil es lauter Chefs da. Wenn er nicht arbeiten kann, kann er den Schulden nicht bezahlen. Was der Herr eben, also ohne Beruf, Arbeit ist nicht möglich. War der arbeitslos, weil die Bank, Hypovereinsbank, die Schulden nicht so zahlen können, weil die verlangen ja immer 30 Euro, wenn man von denen wegnimmt, gleiche Sekunde wollen sie das wieder haben. Weil meine Mutter ist 40 Jahre lang immer Hypovereinsbank Mitglied. Also die wollen das Geld gleich haben. Wenn man keinen Beruf, keine Schulbildung hat, wenn man kein Geld hat, Arbeit ist nicht möglich ohne Schule. Ja. Jetzt. Danke für den Beitrag. Das tut mir persönlich immer sehr leid, wenn wir von Einzelschicksalen hören. Ich würde gerne nochmal Herrn Schwenger wirklich dafür danken, dass er heute hier da ist. Er ist jetzt in der Position, eben genau das auszusprechen, was andere vielleicht nicht können. Er hat dafür 2009 den Whistleblower-Preis bekommen. Und ich möchte noch einmal wirklich wiederholen, was er gerade gesagt hat, dass eben teilweise absichtlich Fälle in die Verjährung geführt worden sind. Da kommen wir an den Punkt Korruption und wir kommen an den Punkt Gerechtigkeit. Das ist irgendwie so ein Grundgedanke, der eben dahinter steckt. Und ich würde gerne Frau Stein von Transparency International nochmal fragen, wie Sie denn so zu unseren Forderungen der Piratenpartei in dem Bereich stehen, die ich gerade eben kurz angerissen habe. Da kann ich ja nur sagen, das ist ein Heimspiel für mich. Das sind unsere alten Forderungen. Wir haben sie schon sehr lange. Unsere Kernforderungen sind sehr früh und immer und unsere ganz wesentliche in dem Bereich ist die Regelung der Abgeordnetenbestechung. Nicht, weil wir Abgeordnete so bestechlich halten, sondern einfach deshalb, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist hier im Kreise, dass Deutschland einer der letzten Länder weltweit sind, die die UN-Konvention gegen Korruption nicht ratifiziert haben. Wir haben sie Anfang 2000 in den 2000er Jahren unterzeichnet und die Ratifizierung ist bis jetzt daran gescheitert, dass die vorhandene Strafrechtsnorm zur Abgeordnetenbestechung eben halt nicht kompatibel ist mit dem UN-Rahmen und wir bräuchten eine Verschärfung. Seitdem ich in Transparency bin, ist das unser Thema. Wir machen alle möglichen Aktionen. Wir haben eben halt das Problem, dass die Abgeordneten da selber die Regelungen schaffen müssen, die sie selber betrifft. Und da gibt es sehr viele quer durch die Parteien, die unsere Forderungen unterstützen, aber auch immer irgendwie einige Kräfte, die das verhindern. Und das ist einer der wesentlichen Forderungen, aber auch sonst, was Karenzzeiten betrifft, also dann, wenn ein Interessenkonflikt besteht zwischen der Tätigkeit, die ich vorher ausübe und die ich danach ausübe, sollte es Karenzzeiten geben von 3 Jahren. Ich würde das nicht beschränken auf die Wirtschaft. Ich würde auch andere Organisationen und Lobbyistenorganisationen durchaus da oder Gewerkschaften auch sehen. Die Nebentätigkeiten und die Offenlegung von Abgeordneten ist aus unserer Sicht wesentlich, damit man weiß, was macht der Abgeordnete, wie viel verdient er. Wobei ich schon betonen möchte, dass es nicht, wenn ich sage, ich will keine Berufspolitiker, die ich persönlich nicht möchte. Ich möchte nicht nur Leute haben, die ihr Leben lang nichts anders gemacht haben, als in einem Parlament gesessen haben. Ich möchte eben halt Leute aus allen gesellschaftlichen Schichten haben, die Möglichkeit haben, auch danach wieder arbeiten zu gehen. Damit muss dem Einzelnen auch die Möglichkeit bestehen, dass er einen gewissen Kontakt in einem gewissen Rahmen zu seiner ursprünglichen beruflichen Tätigkeit hat. Das schafft auch Unabhängigkeit, weil er ist nicht wirtschaftlich erpressbar, er hat eine Lebensperspektive danach. Die Frage ist nur, wie gestalte ich das? Wie gehe ich auch selber als Abgeordneter damit um? Und da ist für uns eben halt die Offenlegung der Nebentätigkeiten in voller Höhe und im Umfang Umfang auch wesentlich. Und der Umfang ist auch für den Bürger wesentlich. Eben halt, was macht er nebenbei, auch für die Partei, die einen Kandidaten aufstellt, ist es natürlich von Interesse. Hat er mehr Nebentätigkeiten oder macht er wirklich sehr viel Parteiarbeit und sehr viel Arbeit im Bundestag? Uns geht es nicht darum, Einzelne nur negativ darzustellen. Die meisten Abgeordneten sind aus meiner Sicht durchaus sehr integere Personen. Und für uns wesentlich ist eben halt auf der anderen Seite das Lobbyistenregister, das haben Sie dargestellt. Da sollte allerdings nicht nur der Lobbyist benannt sein, sondern auch der finanzielle Einsatz, den man macht, und zwar auch in der EU und in Deutschland. Und eben halt, wir haben als weiteres wesentliches Standbein entwickelt, dass wir einen Verhaltenskodex für alle Lobbyisten entwickelt haben, zusammen mit DGPOL, den wir uns auch selbst unterworfen haben, wo wir sagen, die Lobbyisten selber, die eine gute Lobbying-Tätigkeit machen, sollen sich eben selber einen Kodex mit Verhaltensregeln geben, wo eben halt das Karenzzeitverbot drinsteht, aber auch, dass ich keine Vergabe von Werbemitteln abhängig davon mache, dass eine Zeitung bestimmte Artikel schreibt oder nicht, zum Beispiel. Und das ist für uns ein gesamtes Ideenmemorandum und Forderungskatalog in diese Richtung. Dankeschön. Ich würde da das gerne noch ergänzen wollen. Was meines Erachtens unabdingbar ist, dass wir uns als erstes mal die Frage stellen, ob unsere Ermittlungsbehörden denn schon so arbeiten können und die Gesetze so ausführen können, wie das eigentlich im Bundestag durch die Gesetzgebung vorgesehen war. Solange wir in Deutschland weisungsabhängige Staatsanwälte haben, können wir Register anlegen, so viel wir auch wollen, da kommen wir keinen Schritt weiter. Wir brauchen die weisungsunabhängigen Staatsanwälte, die ohne Angst vor Sanktionen dann auch diese Fälle abarbeiten können. Und ich will gar nicht so weit gehen. Wir hatten ja hier in Frankfurt auch diese Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das hat mich immer fasziniert. Da waren grundsätzlich junge, schwangere Staatsanwältinnen. So kann man natürlich keine Korruptionsstelle führen. Wir brauchen eine gewisse Verlässlichkeit. Wir brauchen auch Ermittlungsbehörden, wo man die Ermittlungsbeamten nicht im Rahmen des Direktionsrechts einfach austauschen kann. Wir bräuchten hier in Deutschland zwingend eine Bundessteuerfahndung. Wir brauchen, wie gesagt, die weisungsunabhängigen Staatsanwälte. Und dann müssen wir natürlich auch diese Staatsanwälte und diese Fahnder für diese Straftatbestände schulen. Was nützt uns das, wenn wir hier permanent die Diskussion rein theoretisch führen und die praktischen Grundlagen gar nicht schaffen? Wir müssen doch als allererstes mal die praktischen Grundlagen dafür schaffen, dass die Fälle, die ja jetzt schon erkannt werden, die aber gar nicht nach Recht und Gesetz abgearbeitet werden können, weil ja dann wieder die Politik eingreift oder wer auch immer hier dann durch die Lobbyarbeit dann weiß, wie man wen aus welchen Gründen auch immer dann steuert. Solange wir hier dieser Situation nicht Herr werden, ist das meines Erachtens eine Diskussion, die rein theoretisch geführt wird und an der Sache vorbeigeht. Gut, dann haben wir noch eine Zwischenfrage. Ja, dafür brauchst du aber. Ja, also wir hatten ja in der Piratenpartei ja auch die Debatte gehabt, auch in Landesverbänden, Kreisverbänden, wegen den Steuer-CDs. Ich fand das ja auch, das war ja auch eine Art Whistleblowing, was ja auch durchkam und dass eben halt dann eben doch ein ganz großer Betrag wieder in unsere Steuersäcke wieder zurückflossen und so weiter. Da jetzt meine konkrete Frage, Sie haben ja die Problematiken hier aufgezählt, dass ja die Steuerberater, und ich habe auch einen Bericht gehört im Radio und so weiter, die nicht so gut ausgebildet sind, auch Behinderungen bekommen, im Ausland tätig zu werden, sprich auch in der Schweiz und so weiter. Wie denken Sie, sind diese Steuer-CDs zustande gekommen, dieses Whistleblowing? War es, oder eine persönliche Meinung, können Sie nicht vorstellen, dass es auch der Staat irgendwo, auch die vielleicht auch von amerikanischer Seite hergekommen ist, dass plötzlich die oder Nordrhein-Westfalen im Finanzamt dann eine Steuer-CD bekommen hat, obwohl ja ihre Tätigkeit ja immer stetig bewusst behindert wird und plötzlich kommt sowas, dass 3.600 dementsprechend Leute hier in Deutschland Steuern hinterzogen haben, Minimum. Was ist da Ihre Meinung, dass plötzlich diese CD da aufgetaucht ist? Also zu diesen Steuer-CDs muss man wissen, dass zum Beispiel Hessen, die CDU-FDP-Landesregierung, keine Daten ankauft. Das muss man wissen. Die Daten werden angekauft zum Beispiel von Rheinland-Pfalz oder von Nordrhein-Westfalen. Wir brauchen dringend eine Bundessteuerfahndung. Und wenn wir auf den ersten Datenankauf über den Bundesnachrichtendienst mal kurz eingehen wollen, ist ein offenes Geheimnis, dass ich mit Datenklauern im direkten Kontakt stehe. Die ersten Daten wurden ja über den Bundesnachrichtendienst damals gekauft. Es ist ja auch die Frage im Raum, die bisher keiner ordnungsgemäß beantworten konnte, warum wurden die Daten nicht von der Steuerfahndung direkt gekauft? Sind denn die Daten, die bei der Steuerfahndung ankamen, nicht schon wieder bereinigt worden? Also das sind so viele Fragen, die unbeantwortet hier im Raum stehen. Trotzdem sollten wir alle dankbar sein, dass es Datenklauer gibt, die die Daten im Ausland entwenden, dass zumindest der Staat hier zur Schadensminimierung gelangt und dass doch der ein oder andere Fall dann aufgearbeitet wird, wenn auch im Rahmen der Selbstanzeige. Deshalb vertrete ich die klare Auffassung, die Selbstanzeige gehört abgeschafft. Wir brauchen keine Selbstanzeige, sondern der Staat muss seinen Bürgern klar machen. Ich hätte da auch als Anregung, dass man über eine gewisse Zeitschiene den Steuerbürgern nochmal letztmalig eine Option einräumt, um wieder in diese Steuerlegalität zurückzufinden. Und wenn diese Frist abgelaufen ist, dann muss der Betroffene die volle Konsequenz tragen. Dann gibt es auch keine Selbstanzeige mehr. Dann würden Leute wie Hoeneß dann den harten Weg gehen. Nur so können wir präventiv auch die ehrlichen Steuerzahler weiter animieren, steuerehrlich zu bleiben. Weil wir haben ja die Situation, dass über das Versagen des Staates, der nicht in der Lage ist, aus welchen Gründen auch immer, zur ordnungsgemäßen Einziehung der Steuern zu gelangen, sich viele Bürger auch verhöhnt vorkommen. Und dann natürlich auch für sich ihren eigenen Weg finden. Das ist aber nicht der Weg, der unser Land weiterbringt. Wir brauchen auch keine Kleingeister, sondern wir brauchen Weltbürger. Und wir haben leider zu viele Kleingeister, die gar nicht kapieren, um was es eigentlich hier bei all diesen Wirtschaftsfragen geht. Ich gebe noch mal kurz das Mikrofon jetzt an den Nico Kern. Das ist einer der Abgeordneten, die die Anzeige gegen den Walter Borjans macht. Ja, das ist zwar richtig, das wollte ich jetzt aber gar nicht weiter ausführen. Nur ganz kurz, natürlich sind wir auch dafür, dass Steuergerechtigkeit hergestellt wird und dass jeder zu seiner Steuer herangezogen wird, die er nach den Gesetzen zu leisten hat. Das ist selbstverständlich. Man muss nur im Hinterkopf sich behalten, dass wir dazu halt möglichst auf rechtsstaatliche Mittel zurückgreifen sollten und es insofern schon wünschenswert wäre, wenn ein Abkommen da wäre, wo man halt nicht darauf angewiesen wäre, mit Kriminellen zusammenzuarbeiten. Das wäre mir als Pirat schon der richtigere Weg. Da wäre mir als Jurist, würde mir da nicht das Herz bluten. Dann könnte ich auch guten Gewissens dann sagen, okay, die Leute werden halt herangezogen. Aber das war jetzt eigentlich nicht der Grund, weswegen ich mich gemeldet hatte. Ich glaube, ich möchte hier gleich was einwerfen. In der Zielrichtung sind wir uns ja einig. Ich möchte hier gleich was einwerfen, wenn ich darf. Mit diesem aus meiner Sicht Gott sei Dank nicht zustande gekommen, Abkommen mit der Schweiz. Das ja, ist ganz, da ganz wichtig, einig. Dass da es nicht zustande gekommen ja. ist. Aber die Ausgestaltung des Abkommens kann man weil die meisten haben gar nicht kapiert, was die Schweiz praktiziert. Die Schweiz hat das Geld ihrer Kunden, so wie damals Mitte der 90er Jahren die deutschen Banken das Geld zu ihren Auslandsdependancen transferiert haben, so hätte die Schweiz, wenn dieses Abkommen zustande gekommen wäre, das Geld von der Schweiz in ihre Steueroasen weiter transferiert. Deshalb war dieses Abkommen ein Schildbürgerstreich. Und das müssen Vollkommen wir einfach auch so klar benennen. Vollkommen und, richtig. Ob ein Abkommen mit der Schweiz zustande kommt, das würde ich auch begrüßen. Aber das, was die derzeitige Bundesregierung da beabsichtigt hatte, mit Verlaub nach meiner Einschätzung, war das Murks. Und dann muss man das auch so benennen dürfen. Das Recht hat Ihnen auch niemand abgestritten. Im Gegenteil, wir sind uns hier, glaube ich, im Raum darüber einig. Ich habe gesagt, es muss ein Abkommen geben, aber nicht dieses. Wir waren, haben uns auch gegen dieses Abkommen gewendet, aber die USA zum Beispiel ist ja in der Lage, ein anderes Abkommen mit der Schweiz abzuschließen. Ne? So, auf diesem Level würde ich das dann auch sehen. Ne? Da sind wir uns einig, aber jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, warum ich mich eigentlich gemeldet hatte. Das ging um die unabhängigen Staatsanwaltschaften. Das ist auch ein sehr wichtiges Anliegen, was wir als Piratenpartei verfolgen. Wir hatten hier witzigerweise ja genau in Frankfurt eine Demonstration eben genau gegen die Bankenmacht, gegen die Sie sich ja auch gerade ausgesprochen haben mit Blockupy. Da wurde eine friedliche Demonstration mit Polizeigewalt erst blockiert und dann aufgelöst und mit brutalsten Mitteln wurde da zu Werke gegangen. Wir haben das, weil auch Polizeikräfte aus NRW involviert waren, aufgegriffen mit einem Antrag und eben genau das gefordert. Eine unabhängige Staatsanwaltschaft, die tatsächlich auch dann gegen die eigenen Leute ermitteln kann, weil witzigerweise, es wird ja nie ein Polizeibeamter wegen Körperverletzung im Amt mal zur Anzeige gebracht, geschweige denn verurteilt. Also es ist ja, bewegt sich alles nicht im Promille, sondern eher im Nanobereich. Und die zweite Forderung, die wir erhoben haben, ist, dass es einen Polizeibeauftragten gibt, um eben so ähnlich wie den Wehrbeauftragten bei der Bundeswehr, das hat sich, glaube ich, bewährt, auch hier sozusagen den internen Reinigungsprozess zu befördern, um auch durchaus die kritischen Stimmen auch zu Wort kommen zu lassen, dass die eine Anlaufstelle haben, um auf Missstände hinzuweisen. Und da kommt es eben darauf an, sie müssen unabhängig sein, weil sie, solange sie immer noch dem Ministerium unterstellt sind und weisungsabhängig, wird sich nicht viel ändern. Und wir werden, sobald die Sommerpause vorbei ist, an dem Thema weiterarbeiten. Und soweit der Entwurf fertig ist, werden wir auch einen entsprechenden Gesetzesantrag im NRW-Antrag dazu einbringen. Ich bin allerdings skeptisch, ob der eine Mehrheit findet. Denn Rot-Grün hat schon bei der Diskussion um die Blockupy-Demo signalisiert, dass sie da ansonsten also gerne Lippenbekenntnisse in der Hinsicht abgeben. Aber wenn es dann mal zur Sache geht, wenn es dann darum geht, in Abstimmungen Farbe zu bekennen, sich dann doch lieber wegducken. Ja, vielen Dank, Nico. Ich nehme jetzt mal den Ball auf. Unabhängige Staatsanwaltschaft. Frau Stein, was sagt denn Transparency International dazu? Soll ich jetzt sagen, das ist auch schon eine alte Forderung, bevor es die Piraten gab? Das war der Ball. Das ist eine unserer Forderungen. Ich würde jetzt noch ergänzen, wir haben gerade in der Finanzkrise ja auch da einiges gefordert. Aber ich glaube, wir kommen immer wieder hier in der Diskussion auf einen Punkt zurück. Und dann, das ist einfach der, dass man, ob es jetzt die Finanzaufsicht ist, die Steuerverhandlung, aber auch andere staatliche Stellen, eben halt auch den Schritt gehen muss, zu sagen, ich muss diejenigen, denen ich eine Aufsichtsfunktion gebe, die eben halt ja für das nicht selbstgefällig, sondern für das Gemeinwohl diese Aufsicht ausfüllen sollen, denen ich ihnen vorher zugewiesen habe, dass ich diese Stellen auch mit den entsprechenden Mitteln ausstatte. Und dass da eben halt, muss man sagen, ich bin jetzt selber nicht Beamtin, aber in meinen letzten Diskussionen habe ich gelernt, diesen Schritt würde ich schon gerne setzen, auch sagen muss, der große Prozentsatz der Beamten versucht, einen ordentlichen, ehrlichen Job zu machen. und die haben dafür eigentlich auch Anerkennung verdient. Und ich finde, so manche Diskussionen in dem Bereich, die sind sehr schwarz-weiß und sprechen von allen, was nicht gerade den Einzelnen gerecht wird, weil es gibt viele, die dort kämpfen, ihre Arbeit ordentlich zu machen. Und das, wenn ich was fordere, muss eigentlich aus meiner Sicht dazu hören. Das dazu ganz kurz. Gut. Dann noch. Also wir haben noch ein paar Fragen, aber na gut. Wir haben in Hessen natürlich in der Finanzverwaltung sehr gute Beamten. Aber wenn wir über Korruption reden, reden wir nicht über den normalen Finanzbeamten, der morgens ins Büro fährt und seinen Job verrichtet, sondern da reden wir über die hohen Beamten, die in gewissen Funktionen sind und die mit ihrer Tätigkeit logischerweise auch Einfluss nehmen. Weil der normale Beamte, der ist auch für die Korruption uninteressant. Sondern man muss ja die Frage stellen, wer von den Beamten ist interessant? Und da kommen logischerweise nur die in Frage, die in Machtpositionen sitzen. Und dass man natürlich dann immer versucht, wenn Kritik erhoben wird, mit diesem Totschlagargument die remonstrierenden Beamten zu diskreditieren, da muss man einfach dagegen halten. Es geht nicht darum, die Beamtenschaft als ordnungsgemäß arbeitende Truppe zu diffamieren, sondern es geht darum, dass man diese schwarzen Schafe klar rauskristallisiert und dass man die letztendlich dann anpackt. Und die haben im Staatsdienst nichts verloren. Und wenn wir hier in Hessen über die ganzen Skandale reden, die man ja auch in Büchern nachlesen kann, dann waren das immer Führungspersönlichkeiten, die in Positionen sind, wo sie nach meinem Rechtsverständnis nicht hingehören. Und wer sich mal den Diensteid durchliest, den ein Beamter am Tag seiner Einstellung leistet, da muss auch eine Erklärung unterschreiben. Und diese Erklärung steht, wenn er gegen die Grundrechte verstößt, wenn er gegen seinen Diensteid verstößt, ist zwingend ein Disziplinarverfahren einzuleiten mit dem Ziel Entfernung aus dem öffentlichen Dienst. Und solange wir in Deutschland, ich habe das mal versucht zu eruieren, da gibt es keinen einzigen Fall, wo mal jemand über diese Vereidigung aus dem Staatsdienst gekippt worden wäre, von diesen hohen Führungskräften. Wenn der Erste gehen muss, wenn der Erste überführt ist und gehen muss, dann ist das plakativ und dann hat das auch Signalwirkung. Und dann wissen die, die da sich korruptieren lassen, was es bedeutet, wenn sie entlarvt werden. Dann werden sie nachversichert und dann sind sie ihre Pfründe los. Und deshalb arbeiten wir ja in diesem Bereich und versuchen da mal ein Lehrbuch aufzuzeigen, weil es gibt leider kein Lehrbuch. Die meisten Fälle sind irgendwann im Keim erstickt, weil die Betroffenen entweder die mentale Stärke nicht hatten oder die finanziellen Möglichkeiten. Und dass wir jetzt in Hessen so weit sind, das hat ja auch die Bewandtnis, weil wir jetzt einfach mal ganz andere Wege gegangen sind. Hätten wir uns auf diese klassischen Verwaltungswege damals verlassen, hätten wir diese Wege bestritten, da wären wir auch schon längst gescheitert. Ich habe Fälle aus anderen Bundesländern, Schleswig-Holstein, Berlin, Niedersachsen. Das sind hochdramatische Fälle, da geht es immer über Psychiatrisierung. Die Beamten haben geklagt. Ich habe zum Beispiel einen Fall in Bayern, da hat der Beamte jetzt zum Beispiel mal als Ausnahme vom Verwaltungsgericht gewonnen. Da erklärt der Freistaat Bayern allen Ernstes, man hat für diesen Beamten keine Verwendung mehr. Man löst praktisch vorsätzlich einen Schadensersatz aus. Da muss ich wirklich mal die Frage in den Raum stellen, warum werden diese Führungskräfte nicht sanktioniert? Und dann komme ich auf die Verantwortlichen, die eigentlich handeln müssten. Oder die zumindest mal eine klare Sprache wählen müssten. Das ist unser Bundespräsident, der keiner Kontrolle unterliegt. Das sind die Rechnungshöfe, die zum Beispiel in der Steuerfahnder-Affäre auf diesen Millionenschaden hingewiesen wurden. Da sind bis heute keine Ermittlungen aufgenommen vom Landesrechnungshof Darmstadt. Und die Sachverhalte kann noch jeder nachlesen. Aber wenn keiner hier dann sich bemüht, diese Fälle auch mal aufzuarbeiten, dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn der Beamte, wenn er genau an dieser Gretchenfrage persönlich ankommt, ob er jetzt auf Missstände hinweist oder ob er sich korruptieren lässt. Er wird sich die Frage stellen, was ist denn mit meinen Kollegen passiert? Die sind ausgetauscht worden, die wurden psychiatrisiert, die wurden auf eine lange Odyssee geschickt, die wurden nie rehabilitiert. Die haben wahnsinnig hohe Anwaltskosten erstmal verpulvert, Geld verbrannt bildlich. Und dann überlasse ich das Ihrer Interpretation, für welche Wege sich dann diese Betroffenen entscheiden werden. Wir brauchen dringendst Fälle, die zu Ende gespielt werden. Und das geht nur über die Öffentlichkeit, über die vierte und fünfte Gewalt. Und deshalb kann ich nur alle animieren, mitzuwirken, dass wir die Fälle auch bei Mollat jetzt nicht mit dem ersten Schritt, dass der Mann wieder in Freiheit ist, dass wir uns damit zufrieden geben, sondern wir müssen jetzt weitermachen und müssen auch die Täter namentlich verifizieren und zur Verantwortung ziehen. Ja, Herr Spenger, ich denke mal, Ihre Forderungen fallen hier auf fruchtbaren Boden. Wir Piraten stehen halt für eine verstärkere Gewaltenteilung, die Sie jetzt ja auch nochmal angedeutet haben, ne, mit einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft. Jetzt habe ich noch eine Frage aus dem Publikum, die werde ich jetzt zulassen. Dann werde ich den Ball an die Melanie zurückschmeißen und dann werden wir auch langsam zum Ende kommen. Gut, dann die Frage aus dem Publikum. Ja, hallo. Ah, ja, hallo. Okay. Also die Frage, die wahrscheinlich vielen hier auf der Zunge liegt, ist, wie können wir ihnen helfen? Also dieses Gefühl, ich würde gerne etwas tun. Ich denke, viele denken so. Also ungeachtet der Tatsache, dass die Piratenpartei noch vor Ende dieses Jahres in 6 Länderparlamenten und im Bundestag vertreten sein wird und dort alles erdenklich Mögliche tun wird, um sich für die von Ihnen beiden genannten Forderungen einsetzen werden. Die Frage, was können wir außerdem tun? Stichwort WikiLeaks, OpenLeaks, worin die Piraten sehr gute Netzwerkkontakte haben. Sind solche Anonymisierungstechnologien interessant, hilfreich? Gibt es da Möglichkeiten? Sie haben vorhin Kollegen genannt, die aus persönlichen Gründen unausweichlich eben, weil sie Angst haben müssen, versetzt zu werden, eben dadurch korrumpiert oder, wie soll man sagen, in einem Gewissenskonflikt sind. Wären solche Technologien hilfreich? Meines Erachtens müssen wir dazu kommen, dass wir über Aufklärung den Betroffenen klar machen, dass es sich lohnt, den richtigen Weg zu gehen. Wenn ich meine eigene Situation nehme, habe ich jetzt eine sehr lange Odyssee hinter mir. Die geht über 10 Jahre, aber ich gehe heute gestärkt hervor. Und das, was ich heute mache, das ist viel spannender wie das, was ich in der Finanzverwaltung erleben konnte. Und wir müssen den Bürgern aufzeigen, dass sie nicht in dieses diese Verlierer-Ecke kommen, diesen klassischen Loser darstellen, sondern dass sie Gewinnertypen sind, wenn sie das wirklich konsequent durchziehen. Und wenn ich das in eigener Sache nehme, da kann man das auch ganz kurz mit einem Satz auf den Punkt bringen. Ich bin heute Freigeist, Steuerberater, Lehrbeauftragter an der Hochschule, Publizist. Aber der Falschgutachter begutachtet bis zum heutigen Tage für das Land Hessen. Das ist die Gleichung und das muss man begreifen, wenn wir über Aufklärung reden. Und wichtig wird sein, dass alle Demokraten bei diesen sehr ernsten Themen das nicht parteipolitisch versuchen auszuschlachten, sondern dass man da wirklich als Demokrat gemeinsam die Ziele vor Augen hat und auch die Defizite erkennt, wo unser Rechtssystem Fehler aufweist, weil, wie am Anfang schon aufgezeigt, unser Rechtsstaat ist eigentlich gut. Die Menschen sind schlecht. Die Menschen, die in Machtposition sind, die dann durch Machtmissbrauch so außer Kontrolle geraten und keiner Kontrolle letztendlich unterliegen, die müssen wir durch Aufklärung auf den richtigen Weg bringen. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Das wird auch nicht in wenigen Tagen, Wochen vollzogen sein. Aber da müssen wir ansetzen und müssen eigentlich schon im Schulalter damit beginnen. So, wir Piraten... Also wichtig ist auch, Menschen wie Sie und Herrn Mollert nicht 7,5 Jahre oder 10 Jahre allein zu lassen, sondern weiterhin mutig auf diese Menschen zu schauen und auch wirklich aktiv nicht nur den Herrn Mollert, sondern auch alle anderen, die noch in der Psychiatrie sitzen, das kritischer zu beobachten und eher hinzuhören, mehr Mut zu haben, hinzuschauen und solidarischer zu sein, bevor wir die Gesetze und die Gesellschaft geändert haben, die Menschen nicht allein zu lassen. Also ganz kurz auf Ihren Einwand, dass Ihnen nochmal klar wird, was in dem Fall Mollert passiert ist. Im Fall Mollert haben sich quer durch die Republik ein paar wenige Leute gefunden. Und ich kam mir sehr oft vor wie ein Rettungsschwimmer, der auf seinem Turm sitzt, aber nicht einer ist am Ertrinken, sondern Tausende von Menschen. Und ich muss auch hier ganz offen gestehen, und das macht mir auch keine Freude, dass ich sehr viele Menschen abweisen musste in den letzten 3 Jahren. Weil Sie können so einen Fall Mollert, da können Sie nicht 100, 200 Fälle parallel fahren, sondern Sie müssen sich dann entscheiden, wo Sie Ihre zeitlichen Prioritäten einbringen. Und ich würde mir wünschen, dass es in unserem Land mehr Leute gibt, die über den Tellerrand gucken und die sich wirklich an dieser Solidargemeinschaft dann auch durch Solidarität aktiv beteiligen. Das Zugucken und die Petition unterschreiben, das ist das eine. Aber diese Knochenarbeit, die jetzt über 3 Jahre angedauert hat, das ist unvorstellbar, was hier Privatleute aufbringen mussten. Eigentlich haben Privatleute den Job des Staates übernommen. Wir haben eine Justiz, wir haben Ermittlungsbehörden und alle haben kläglich versagt. Und ich finde das heute rückblickend noch eine Unverschämtheit, dass ein Anzeigerstatter sich an die Steuerfahndung wendet und man sogar auf den Anzeigen vermerkte, M gleich Spinner. Ich habe mir diese Unterlagen angeguckt, das waren 106 Seiten. Und ich habe sage und schreibe noch nicht mal 2 Minuten gebraucht. Da hatte ich aus diesen 106 Seiten diese beweiserheblichen Unterlagen rauskristallisiert. Das heißt, jeder Fahnder ist in der Lage, mit wenigen Reflexen diese beweiserheblichen Unterlagen rauszusuchen. Und die Hypovereinsbank hätte damals durchsucht werden müssen. Mit der Konsequenz, dass man dann natürlich nicht über wenige Fälle gesprochen hätte. Wir hätten, wenn die Bank durchsucht wäre, die ganzen WIPs von Bayern letztendlich enttarnt. Das ist doch der Background. Und wir müssen auch dazu übergehen, dass wir diese wirtschaftlichen Sachverhalte nicht verkomplizieren, sondern runterbrechen, dass auch Schulkinder bzw. die 80-jährige Oma den Sachverhalt versteht. Und der Sachverhalt ist wirklich ganz einfach. Da ist eine Bank, die begeht Beihilfe zur Steuerhinterziehung und der Insider wendet sich an diese Bank und bittet um Hilfe. Und er wendet sich parallel zur Politik. Und dann landet dieser Mann in der Forensik. Und dann überlasse ich das Ihrer Wertung und Ihrer Interpretation. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Schwenger. eingangs hatten Sie, ich mache mal kurz rum, Eingang, läuft das nicht? Ja, also eingangs, wir haben halt, wurde halt hier nochmal beschrieben, ja, dass von der Frau Stein, dass es an einigen wenigen liegt, die für in den einzelnen Parteien, die, dass sie da durchweg Gehör für ihre Positionen finden, aber es doch einige gibt, die dagegen aktiv arbeiten. Ja, als Herr Schwenger seine Ausführung machte, da hat er auch nochmal davon gesprochen, dass es nicht der einfache, die einfache Finanzbeamtin oder Finanzbeamte vor Ort ist, sondern eher die höheren Beamten. So, und jetzt möchte ich einfach mal übergeben an die Melanie. Melanie ist selber Finanzbeamtin und du hast viel mitgeschrieben gerade. Was sagst du zu der Situation? Und dann würde ich sagen, kommst du mal nochmal noch zu einem Abschlussstatement und dann kommen wir mal zu Ende. Ja, danke für die nette Aufforderung, Thomas. Erstmal möchte ich mich hier bei meinen Gästen ganz doll bedanken. Ich habe mich super gefreut, gerade dass Herr Schmenger hier war, weil er eben die Möglichkeit hat, offen darüber zu sprechen, weil er seinen Fall hier noch einmal so schön dargestellt hat. Er ist eben in der Position, das alles tun zu können. Ich glaube, dass wir hier vorne, wir drei Gäste, in vielen Dingen sehr einig sind und sehr viel Konsens herrscht. Was den CD-Ankauf angeht, sehen wir Piraten das ein bisschen kritisch. Und alleine der Hinweis, dass eben nicht die Steuerfahnder die Informationen bekommen haben, sondern erst gefiltert bekommen haben, sollte uns alle nochmal nachdenken lassen, wie diese Prozesse in NRW und in anderen Bundesländern wirklich ablaufen. Ja, es ist auch gesprochen worden über Beamten und Thomas hat den Hinweis gegeben, ja, ich bin auch Finanzbeamtin. Jeder Mensch, egal ob Beamter oder nicht, jeder Mensch in einer Machtposition muss natürlich immer damit verantwortungsvoll umgehen. Ich persönlich habe ein sehr positives Menschenbild und gehe davon aus, dass die meisten es auch tun. Natürlich haben immer die Menschen mehr Macht, in je höheren Positionen sie sind. Und da wird es natürlich auch immer gefährlicher. Wenn wir dann wieder den Bogen spannen wollen zu dem eigentlichen Thema, bei dem wir sind, dann muss man sich überlegen, welche strengen Regeln das deutsche Gesetz bereithält für Beamte, für Korruption. Da ist nämlich nichts erlaubt, da gibt es keinen Spielraum und das ist richtig so. Das ist absolut gut so. Da darf nicht ein einzelner Euro, noch nicht einmal eine Tafel Schokolade angenommen werden. Und das finde ich gut so. Und dann schlagen wir den Bogen zur Politik und schauen uns da den Paragraphen 108e an, über den auch Frau Stein gesprochen hat, über die Abgeordnetenbestechung. Da geht es um viel mehr. Da geht es nicht um einen Euro, da geht es nicht um eine Tafel Schokolade. Da fängt es vielleicht an mit einer guten Flasche Wein, da geht es weiter mit VIP-Karten für ein automatisches Upgrade, da geht es weiter mit irgendwelchen Sonderbonusmeilen, wenn ich privat fliege oder beruflich fliege und nach oben sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. 167 andere Staaten haben dieses Papier, das Frau Stein gerade erwähnt hat, schon ratifiziert. Wir nicht, wir stehen damit immer noch mit Syrien und Nordkorea auf einer Stufe. Ich finde, das ist wirklich peinlich. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.